Hey Sammy, sag du mal das nächste Lied an. Das ist Fußball! Ist sie da? Endlich wird ein Fußballmärchen wahr. Die WM im eigenen Land bringt uns Fans um den Verstand und außer Rand und Band. Der Mond ist einfach, der Mond ist klar. Fußball-WM ist nicht jedes Jahr und diesmal wird's besonders schön. Weil wir Deutschland siegen sehen. Urlaub, Spaß im eigenen Land. Keiner liegt am Badestrand. Dies Jahr gibt's kein Sonnenbrand. Alle sind im Fußballrausch. Wir wollen keine Hooligans. Wir sind echte Fußballfans. Der Grund ist einfach, der Grund ist klar. Fußball-WM ist nicht jedes Jahr. Und diesmal wird's besonders schön, weil wir Deutschland siegen sehen. Fußball, das ist Fußball. Ja, und mal darauf sind wir alle hier. Fußball, König Fußball. Viele Tore, Siege, viele Tränen, viel Bier. Die Bierreserve werden knapp. Ey, scheiße, wo ist das ganze Bier hin? Jeder Kühlschrank ist schon voll mit reichlich Alkohol. Alle warten auf den Tag, wenn Deutschland im Finale steht und alle zeigen, wie es geht. Der Grund ist einfach, der Grund ist klar. Fußball-WM ist nicht jedes Jahr. Und diesmal wird's besonders schön, weil wir Deutschland siegen sehen. Fußball, das ist Fußball. Ja, und nur darum sind wir alle hier. Fußball, König Fußball. Viele Tore, viele Siege, viele Tränen und viel Fußball, viele Tore, viele Siege, viele Tränen und viel.